habe ich noch nie gesehen. Ich bin Blaustern und ich bin Tintentupf. Wir sind Sternwichte. Ach, ihr seid Sternwichte. Dann kommt ihr also aus dem Bergwerk, wo die Farbkristalle gewonnen werden. Ja, richtig. Da kommen wir. Das ist es ja. Das ist es ja? Was macht dich traurig dabei, Tintentupf? Och, du meine Güte. Du hast ja sogar ein Tränchen im Auge. Jean Briggerlands Chauffeur wohnte in einem kleinen Haus neben der Villa. Morden